A15c. Ich laut. Ein leichter Landwein. Sehr bekömmlich. Zu salzig. Natürlich. Selbstverständlich ist das möglich. Die Küche ist bis 24 Uhr geöffnet. Ich verstehe Sie nicht sehr gut.